Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Von der großen Liebe träumende junge Frau, sexuell unerfahren, trifft auf millionenschweren, blendend aussehenden Alpha-Mann. Christian Grey hat nicht nur großen erotischen Appetit, sondern vor allem auch ein dunkles Geheimnis. Sein Luxus-Apartment mit Sicht über die Dächer von Seattle hat ein erotisches Spielzimmer. Eine Folterkammer mit Handschellen, Reitgerte und Lederpeitsche. Willkommen in meiner Welt. Shades of Grey. Schon der erste Band der 2011 erschienenen 1200 Seiten starken Romantrilogie wurde zu einem fulminanten Publikumserfolg. Die britische Autorin E.L. James beschreibt darin die erotischen Erweckungserlebnisse der in Liebesdingen unbedarften Anastasia. Die findet, zunächst widerstrebend, aber dann mit wachsendem Appetit, zunehmend Gefallen an den erotischen Spielen ihres außergewöhnlichen Sexualpartners. An Halsband und Kabelbindern, an Streckbank und Spreizstange, an Fesselspielen und Züchtigungsritualen. Ich schlafe nicht mit jemandem. Ich ficke. Hart. All meine jungen Patientinnen haben diesen Roman gelesen. Und ich natürlich auch. Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Experte für Partnerschaftsfragen in Berlin. Zunächst einmal muss man sagen, dass wir heute eine große Toleranz gegenüber allen sexuellen Verfahren haben. Wir hatten ja bis vor wenigen Jahren noch die Neigung, auch als Psychotherapeuten und Ärzte, dass wir das als pervers bezeichnet haben. Die Zeiten sind vorbei. Wir gehen davon aus, dass wir in allen Partnerschaften quasi eine Privatmoral schaffen müssen. Die Gesellschaft, auch die Kirche, sollen sich möglichst aus solchen Dingen heraushalten. Aber dennoch stellt man sich natürlich Fragen. Vor allem, sind devote Fantasien wirklich ein neuer Trend? Wollen Frauen und Männer, wenn sie intim sind, Dominanz und Unterwerfung, Hiebe und Handschellen? Untersuchungen zu Menschen mit Unterwerfungsfantasien zeigen, der Anteil von Frauen mit devoten Fantasien ist mit gut 80% wesentlich höher als der Anteil der Männer, die von einer Domina träumen. Ein klarer Hinweis darauf, dass das Phänomen Dominanz und Unterwerfung mit der aktuellen Problematik von Rollenverständnissen zu tun hat. Genauer gefragt muss es also heißen, gibt es bei Frauen einen neuen Trend zu devoten Fantasien? Frauen treffen natürlich heute in vielen Fällen auf eher verunsicherte Männer. Und ich habe Frauen in Therapie, die sagen, sie wünschen sich die Männer tatsächlich auf der einen Seite zärtlich und respektvoll. Man will nicht den früheren Mann haben wie vor 30, 40 Jahren, aber der Mann soll eben gleichzeitig auch etwas Selbstbewusstsein haben. Es gibt Männer heute, die ja regelrecht, bevor sie eindringen, um Erlaubnis fragen. Und das macht es den Frauen schwer, dann auch ihre Form von Hingabe auszuleben. Gerade beim weiblichen Lesepublikum hat Shades of Grey Stürme der Begeisterung ausgelöst. Was wiederum unter Feministinnen zu heftigem Streit geführt hat. Was sagt es aus über eine Gesellschaft, wenn ein Erotikroman zum Bestseller wird, in dem die Protagonistin sich freiwillig und mit größtem Lustempfinden zur Unterordnung und sexueller Hörigkeit bekennt? Hat die in Jahrzehnten hart erkämpfte Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern plötzlich ausgedient? Zunächst einmal sehen wir, dass wir heute in einer Generation leben, wo Menschen sehr verunsichert sind. Frauen verunsichert sind durch die Emanzipation. Sie wollen stark sein, sie wollen kämpfen und sie stellen sich oft die Frage, wie können wir Hingabe wirklich praktizieren? Wo ist Hingabe angebracht? Und wir haben Männer, 40% der Männer, die unsicher sind, die nicht mehr wissen, wie ist eigentlich eine männliche Rolle. Und dann haben wir im Sadomasochismus, wir haben regelrecht ein Programm, wo die Rollen wieder festgelegt sind und wo man das vorher vereinbart. Sadomasochistische Erotik bietet aus diesem Dilemma einen symbolischen Ausweg. Dem vermeintlichen Ideal der Geschlechtergleichheit wird konsequente Ungleichheit entgegengesetzt. Hier ein Beherrschen, dort ein sich beherrschen lassen. Hier Macht, dort Unterwerfung. Machtgefälle ist eine wesentliche Charakteristik von sexuellen Vorlieben, die umgangssprachlich als Sadomasochismus bezeichnet werden. Die Fachliteratur spricht von BDSM, Ein Begriff, der zusammengesetzt ist aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Ein Vertrag zwischen dem dominanten und dem devoten Partner, auch Dom und Sub genannt, macht die Ungleichheit akzeptabel. Wir haben noch jede Menge Papierkram zu erledigen. Der Vertrag, der in Shades of Grey Anastasia zu einer Untergebenen macht, verpflichtet sie, neben absoluter Verschwiegenheit, unter anderem auch dazu, den Dom weder anzusehen noch zu berühren. In seiner Gegenwart nur so viel zu schlafen, wie er erlaubt. Nur das zu essen, was er gutheißt, und nur die Kleidung zu tragen, die er für sie auswählt. Im Gegenzug verspricht das Schriftstück süße erotische Folter. Das fasziniert ja so viele. Zum Glück wissen es auch inzwischen immer mehr Menschen, dass SM und solche Spielarten sozusagen von Sexualität ja mit sehr klaren Regeln funktionieren. Das war noch vor einigen Jahren, haben ja Leute gedacht, das ist alles nur gewaltförmig und ganz schlimm. Und ich glaube, es gibt einfach mehr eine Wahrnehmung dafür, dass es eben diese Formen von Sexualität gibt, die so ganz explizit genau festlegen, wie sie sind, die so ganz strikt choreografiert sind, wo es so Routinen gibt. Klare Codes und klare, explizite Absprachen. Paula Irene Villa, Professorin für Soziologie und Genderforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Erfolg von Shades of Grey überrascht sie nicht. Auch sie glaubt, dass der Romanerfolg eine gesellschaftliche Tendenz widerspiegelt. In der Literatur, auch in der schlechten, gibt es immer einen Verweisungszusammenhang. Literatur findet in einer bestimmten Gesellschaft statt. Und ja, ich glaube schon, dass diese Genre, so Sadomaso, verweist auf eine veränderte Geschlechterdynamik. Die Soziologin interessiert sich dabei vor allem für die Rolle der Frau. Überraschenderweise sieht Villa die Frauen dabei gar nicht in der Opferrolle. Zum einen, ich glaube, was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist das, was ich Pornografisierung zum Teil nennen würde, eine Möglichkeit für Frauen gegenwärtig, sich als besonders emanzipiert, sich als besonders selbst ermächtigt, sich als besonders stark und selbstbewusst zu inszenieren, in Anführungszeichen. Das ist ein Spiel, das kennen wir schon lange aus der Popkultur. Das hat spätestens angefangen mit Madonna. Ich bin nichts ausgeliefert. Ich bin nie das reine Objekt von anderen, sondern ich spiele auch mit meiner eigenen Objekthaftigkeit. Und das ist die für uns heute fast schon maximal mögliche Inszenierung der eigenen Mächtigkeit. Sich zum Subjekt und Objekt der pornografischen Lust zu machen. Heißt das also, weibliche Unterwerfungslust ist gar nicht rückschrittlich, sondern geradezu emanzipatorisch? Wenn Frauen, eine einzelne Frau, davon träumt, dominiert zu werden, ist immer die Frage, was heißt das jetzt? Man muss wirklich trennen zwischen Sexualität, Begehren, Erotik, Intimität und Alltag und Beruf. Zum Beispiel ja, das Begehren danach, auf einer sexuellen, auf einer intimen, auf einer Begehrensebene dominiert zu werden, heißt ja überhaupt gar nicht, dass da jetzt irgendwie eine Frau wäre, die grundsätzlich dominiert werden wollen würde oder die das braucht oder die schwach ist oder so. Überhaupt nicht. Wie für Männer ja auch nicht, wenn sie zum Beispiel sexuell dominant sind, überhaupt nicht heißt, dass sie im Alltag irgendwie gewaltförmig sind oder herrschaftssüchtig oder fiese Typen. Ja, also das muss man wirklich deutlich trennen. Und diese Trennung ist, glaube ich, etwas, was zunehmend auch mehr Frauen können und wollen. Eine ganz eigene Logik des Begehrens. Selbstbewusst, spielerisch und auf Genuss abzielend. Eine Bestätigung dafür sieht die Soziologin schon darin, dass auf Lesungen in den USA und Großbritannien ein euphorisiertes weibliches Publikum graue Krawatten schwenkt. Das Accessoire, mit dem die Protagonistin sich im Roman immer wieder fesseln lässt. Ich würde das Krawattenwedeln eher in die Richtung lesen. Nach dem Motto, schau mal, ich kann das auch. Ich bin mindestens so Porno wie der Typ. Und das ist auch eine Form, sich als besonders selbstbewusst, als besonders cool, als besonders männlich gewissermaßen, fallisch zu inszenieren. Was in anderen Zusammenhängen wohl als Körperverletzung eingestuft würde, eröffnet hier ganz andere Möglichkeiten. Das Rollenspiel dient der Befreiung, nicht der Erniedrigung. Überhaupt hält die Soziologin wenig von der These, der Sadomaso-Boom beruhe auf einer erlösenden Eindeutigkeit von unklar gewordenen Geschlechterrollen. Die Frage, was ein Mann ist, was ein Mann tut, wie ein Mann zu sein hat, wie auch die analoge Frage, wie ist eine richtige Frau, was macht sie, das ist für die Menschen im Alltag nicht so unklar. Männer wollen andere Männlichkeiten leben als ihre Väter und so weiter. Aber auch das führt nicht zu einer problematischen Verunsicherung, dass Leute jetzt nicht mehr wüssten, wie sie leben sollen, was sie tun sollen. Ja, sie müssten manchmal mehr darüber nachdenken. Aber alle empirischen Studien, die ich kenne, zeigen, dass es relativ undramatisch ist. Für die Soziologin Villa steht beim SM-Arrangement dagegen das einvernehmliche Moment im Vordergrund, das auch etwas spielerisch Selbstverwirklichendes haben kann. Ich finde selber persönlich ganz besonders wichtig zu sehen, es gibt Kontexte, in denen Menschen miteinander Räume schaffen, zum Beispiel für sexuelle Praktiken, die gleichzeitig Herrschaft, Gewalt vielleicht auch, Unterwerfung inszenieren, aber in einem sogenannten Safe Space, also einem Space of Consent, einem Raum der wechselseitigen, vollen, mündigen Zustimmung, wo alle wissen, was sie tun und alle auch immer Nein sagen können und wo man bestimmten ethischen Kriterien Genüge tut und da auch Unterwerfung, Dominanz, Gewalt, Schläge Teil von Lust sein können. Aber eben, weil das so gerahmt ist, nicht heißt, dass man die Person damit meint, sondern man meint diese sexuelle Praxis. Also alles ganz normal und sogar fortschrittlich? Ausgerechnet Sadomasochismus als ein Höhepunkt auf dem Weg zur Verwirklichung der Geschlechtergleichheit? Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger bremst den Optimismus. Wir wissen, dass ungefähr 25-30% der Bevölkerung gelegentlich SM-Spiele praktiziert. Und die meisten machen das aus einer gewissen Neugierde heraus, um das einmal auszuprobieren. Wie ist das eigentlich, wenn ich mich einmal fesseln lasse und wenn der andere mit mir machen kann, was er will? Nur 5% gehören der harten Szene an. Und hier sollte man auch eine große Toleranz haben. Und es gibt Fachleute, die heute sagen, das sei alles normal. Und die sagen, es gibt Untersuchungen, dass das in allen Bevölkerungskreisen der Fall ist. Wenn ich in den Therapiesitzungen gucke, dann sehe ich da unendlich viel an Verzweiflung, an schrecklichen Lebenserfahrungen, wo man sieht, da ist sehr viel Unfreiheit in solchen Prozessen enthalten. Der Therapeut fragt sich, was Menschen daran hindert, gleichberechtigt sexuelle Lust zu erleben. Und er beobachtet, dass häufig Angst vor Entwertung und Abweisung dabei eine Rolle spielen. Wir müssen, wenn wir solche Praktiken haben, natürlich immer gucken, wie ist die Partnerschaft, wie sind die Machtverhältnisse. Und wir müssen auch auf die Kindheit gucken. Und wir sehen bei solchen Praktiken, dass wir oft seelisch beschädigte Menschen haben. Wir sehen das vor allem bei den aktiven Partnern in diesem Prozess, wie diesen Roman Shades of Grey. Da sehen wir, das ist ein Mann, die Mutter ging auf den Strich, sie war drogensüchtig, er ist später vergewaltigt worden und dann sehen wir, dass er früher Opfer war und er versucht, das zu bewältigen, indem er in diesen Rollen zum Täter wird mit einem Rachegedanken. Das heißt, das, was ihm zugefügt worden ist, lebt er jetzt aus in einer fast sadistischen Art und Weise und das ist nicht ganz unproblematisch. Wie problematisch das sein kann und wie ambivalent zugleich, zeigt folgender Fall. Ich habe innerhalb der Therapie immer wieder Menschen, wo ich natürlich den Zusammenhang zwischen solchen Sadomaso-Spielen und der Kindheit sehe. Und ganz typisch ist folgender Fall. Eine Frau kommt zu mir, beide Eltern, ich verfremde das etwas, beide Eltern waren Lehrer. Sie ist ständig kontrolliert worden. Die Eltern wussten alles im Grunde besser. Und natürlich hat diese junge Frau eine riesige Angst vor Nähe, weil sie all die Kindheitserfahrung in die Beziehung zu einem Partner mit hineinträgt. Und sie kann nur Sexualität ausüben, wenn der Partner sie vor der Sexualität regelrecht durchprügelt. Das sind also Spielarten von Sexualität. Wir haben gewissermaßen eine Kompromissbildung. Die dürfen wir nicht nur negativ sehen, sondern es ist die Möglichkeit, wie Menschen dann überhaupt noch Sexualität haben können. Also an sich etwas Positives. Aber wenn wir es von der Kindheit her sehen, dann sehen wir, es sind auch Beschädigungen da, die therapiewürdig sind. Wolfgang Krüger unterscheidet hier also zwischen einer eindeutig behandlungsbedürftigen Vorgeschichte einerseits, betont aber andererseits, dass das erotische Arrangement in der gegenwärtigen Situation immer noch Vorteile bietet. Die Angst vor Nähe, die Angst vor Zärtlichkeit, die Angst vor wirklicher Begegnung, All das wird gemildert, wenn Intimität auf Vertragsbasis organisiert wird. So bringt sich der Sadist sozusagen seelisch außer Gefahr, wenn er den devoten Partner verpflichtet. Wenn er ihn so stark demütigen kann, dass ihn eine mögliche Zurückweisung nicht mehr kränken kann. Das Gleiche gilt für den unterlegenen Part. Durch die Verleugnung seiner Persönlichkeit hinter einer Rolle kann auch er sich sexuell aus der Deckung wagen. Ich begegne dem anderen mit Hilfe einer Technik und dann fällt es vielen Menschen leichter. Sadomasochismus ermöglicht also eine Art gegenseitiger Entängstigung. Ist der Sadomaso-Vertrag also eine plausible Alternative zu der in Anführungszeichen normalen, das heißt stets ergebnisoffenen Beziehungsarbeit? Vielleicht, sagen tatsächlich einige Soziologen. Im Roman, in Shades of Grey jedenfalls, wird therapiert. Der finstere Krawattenheld Christian Grey wird geheilt durch die aufrichtige und unbeirrbare Liebe von Anastasia. So entkräftet sie Stück für Stück seine Angst vor Zurückweisung und Abwertung. Happy End. Eine konventionelle Beziehung mit Blümchensex. Das Ding ist ein unendlich konservativer, ganz bieterer Roman. Im Grunde ist das Ganze ein Schmachtfetzen. Hier lohnt sich ein Exkurs in die Religionssoziologie. Unterwerfung ist auch eines der großen Themen des Christentums. Eine wesentliche Tugend, die traditionell für Gottergebenheit steht. Doch selbst in der Theologie hat sich hier in den letzten Jahrzehnten ein Wandel vollzogen. Wie steht es heute mit dem patriarchalen Gott, der vom Menschen bedingungslose Unterwerfung verlangt? Was wäre das für ein Gott, der das braucht? Eher ist es eher der, der sich auf unsere Ebene hinablässt, wieder ein Bild der Fußwaschung, so wie wenn Eltern anfangen, mit ihren Kindern zu spielen. Abt Johannes vom Benediktinerkloster St. Bonifaz in München. Diese Sicht bestätigt sich für ihn sogar in seinem Verständnis des Begriffs Gottesdienst. Gottesdienst meint zunächst einmal, dass Gott uns dient, uns begegnen will und dass das aber uns Menschen dann auch hilft, ihm begegnen zu können. Und dass wir dann vielleicht auch Formen finden, wo wir das auch zeigen, dass wir sagen, ja, du bist für uns das große, unendliche Geheimnis und deswegen knie ich mich vor dir nieder. Also deswegen zeige ich meine Verehrung, also mache mich klein. Und von daher ist jetzt die Ehrfurcht vor Gott oder was man früher Gottesfurcht genannt hat, eine wichtige Tugend, dass ich sage, ja, ich werde mir bewusst, ich bin nur Mensch und das ist ja auch sehr entlastend. Ich muss nicht Gott sein. Ausgerechnet die Unterwerfungsbeziehung par excellence haben die Menschen also in den vergangenen Jahrzehnten für sich entschärfen können. Da entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass sie an anderen Stellen, umso verschärfter, wieder aktuell wird. Hierarchie, Macht, Aggression sind plötzlich wieder interessant geworden. In unseren intimsten Beziehungen. Sex besteht im Wesentlichen aus Zärtlichkeit, aber auch aus Aggression. Die jeweilige Mischung ist freilich individuell, aber die Bedeutung dieser Aggression kann man unterschiedlich bewerten. Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Auch in der normalen Sexualität spielt natürlich Aggression eine Rolle. Männer reden davon, dass man Frauen im Grunde flachlegt und man redet vom Bumsen. Nicht, also viel, oft ist die Sexualität nach einem heftigen Streit besonders schön, weil beide dann etwas entgrenzt sind. Und da kommt dann auch etwas Aggressives hinein, dass man denkt, Heidi Watzka, dem zeige ich's. Wenn ich das gar nicht habe, dann wird die Sexualität quasi zu einem Kindergeburtstag. Das verflacht dann sehr. Wolfgang Krüger hält Aggression in einer intimen Beziehung also durchaus für einen notwendigen Bestandteil. Anders die Soziologin und Geschlechterforscherin Paula Irene Willer. Für sie ist Aggression kein Wert an sich, sondern gerade ein Ausdruck des großen Vertrauens, das man einander entgegenbringt. Das ist ja das ganze Geheimnis sozusagen hinter solchen sexuellen Praktiken, dass man sagt, wir verständigen uns darauf, ich möchte gedemütigt werden, ist ein Teil sozusagen von SM-Praxis. Und ich glaube, das erfordert so viel mehr Vertrauen und eine Form von Intimität als viele andere sexuelle Praxen, die so bestimmte Dinge voraussetzt. Also ich praktiziere das nicht, aber von dem, was ich weiß sozusagen, erfordert das so viel, sich so genau auf diese Person einlassen, also diese Sehnsucht nach gesehen werden als ganz einzigartige Person mit den ganz eigenen Bedürfnissen in dem Moment. Und dass jemand so stark die Aufmerksamkeit auf genau mich so lenkt und darauf so achtet und wir aufeinander in dieser vielleicht sexuellen Interaktion in der Praxis, und dass das ja so sein muss, weil man sich so explizit über Dinge verständigt, das ist sicher eine ganz starke Sehnsucht, die wir alle kennen, die wir alle sozusagen in Alltagsroutinen, auch in Beziehungen manchmal so ein bisschen ersticken, wo immer schon alles klar ist und wir uns alle wahrscheinlich öfter mal wünschen, lass uns noch mal uns so tief in die Augen schauen und uns meinen und miteinander bereden, was wir genau wollen und mögen und uns geben können. Und das ist ein ganz starkes Versprechen auf eine ganz exklusive Intimität miteinander. Klingt einleuchtend. Trotzdem bleibt die Unterwerfungslust schillernd, je nachdem, aus welcher Perspektive man sie beleuchtet. Die Soziologin Willer hat eher das Phänomen als gesellschaftliche Erscheinung im Blick. Der Therapeut Krüger den unter Umständen behandlungsbedürftigen Einzelfall. Ich wehre mich immer dagegen, dass man solche Dinge als die hervorragende neue Möglichkeit einer Erotik bezeichnet. Es ist eine Möglichkeit, die mir noch bleibt. Und insofern darf man das nicht einfach kleinreden. Aber da steckt unendlich viel an Verzweiflung und Pathologie dahinter. Wenn man genauer guckt, die aufregendste Form von Sexualität ist im Grunde die, wo ein Mann und eine Frau oder zwei Männer und zwei Frauen sich angucken und miteinander Sexualität haben. Das ist ja so intensiv, dass man das Gefühl hat, das Gehirn fliegt weg. Und das ist die Sexualität, wozu man aber eine große Stärke, eine große Persönlichkeit braucht. Die Möglichkeiten dafür bereitzustellen, das streben wir an. Sie hörten Unterwerfung, Pein oder Lust von Priska Straub. Es sprachen Caroline Ebner, Christian Baumann und Heinz Peter. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.